zur Interflug nach Schönefeld ziehen Vater, Mutter, Kind. Denn hier erreicht der Gast Berlin per Flugzeug ganz geschwind. Und dobrin den Bonjour, hello, ein Gruß und auch ein Kuss. Dann gibt es den Begrüßungspunkt, na weiß wer mit nem Schuss. Berlin, dein Berlin, Alex und Linden, die Panke, die Spray, das Fernsehen und Kaffee. Sie warten auf dich, denn dich wird's immer ziehen, zu deiner großen Liebe. Und das ist deine seinen Säbel schwang, steht der Palast der Republik, ein Mann steht mitten Mann. Und denkt kurz nach, dann sagt der Scholz direkt aus dem FF: Ich will ein Kaiser Baumateur, ich bin jetzt hier der Chef. Fühlen sich hier wie zu Haus. Und haben sie sich gut geführt, dann gehen sie abends aus. Und bummeln sie die Linden lang mit Genia und Katrin.